Aus Anlass des Tages des leuchtenden Sterns trafen die Familien von Chinesen Cao Shirong und Liu Tongxu, die mit dem anti-japanischen revolutionären Kampf in enger Verbindung standen, die Familie vom gefallenen koreanischen anti-japanischen revolutionären Kämpfer Park Gil-sung und die Familie von der ehemaligen koreanischen anti-japanischen revolutionären Kämpferin So Sun-ok, die in China leben, am 14. Februar in Pyongyang ein.